Sehen wir uns eine letzte mögliche Schamanin an. Denn bei jenen beiden, denen wir selbst aus unserer skeptischen Perspektive den Titel Schamanin von Hillerson-Tartit oder Horn-Shelter-Schamane kaum verwehren mögen, haben wir es doch mit zwei entfernten Fällen zu tun, die überdies noch 2, respektive 3000 Jahre älter sind als unser Doppelgrab in Bad Dürrenberg. Deshalb wenden wir uns nun einem Fall zu, der näher liegt und jünger ist als das unserer Schamanin und somit für eine Kontinuität solch animistischer Experten spricht. Kaum hatte das südschwedische Trelleborg-Museum die etwa 7000-jährige Frau aus Grab 22 des mesolithischen Friedhofs von Skatteholm rekonstruieren lassen, feierten Medien wie die BBC oder National Geographic die Schamanin von Skatteholm und interviewten den Rekonstrukteur Oscar D. Nilsson, der sie mittels forensischer Methoden erschaffen hatte. Sie ist wie ein Tor zwischen unserer Welt und der anderen Welt, beschreibt Nilsson seine Intention. Und das wollte ich in ihrem Gesicht erkennbar werden lassen. Es scheint aufgegangen zu sein. Ich hatte Gänsehaut, als ich sie das erste Mal sah, sagt die Museumsdirektorin Ingela Jakobsson. Diese Frau hatte eine hervorragende Stellung, wenn man bedenkt, mit was sie begraben wurde. Aber Jakobsson fügt auch hinzu, darüber hinaus können wir keine Aussagen über sie machen. Wie immer. Solange wir nirgends das goldene Ehrenabzeichen der Internationalen Schamanenvereinigung finden, bleibt die Unsicherheit, was diese Person zu Lebzeiten wirklich war. Hier, am südlichsten Zipfel Schwedens, führten Jäger, Sammler und Fischer am Rande einer Lagune ein Leben im Überfluss. Verschiedene Friedhöfe haben die Archäologen entdeckt. In Skatteholm I waren es 65 Gräber, im älteren von Skatteholm II 22. In manchen von ihnen lagen Menschen gemeinsam mit einem Hund. In manchen lag auch allein der Hund begraben.